Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu unserer Sendung. Das Thema ist heute Eurovision Song Contest. Wir haben interessante Fragen vorbereitet. Viel Spaß! Wie hieß der Eurovision Song Contest früher? Ja, ich denke schon, das war die Grand Prix Eurovision. Ja, und jetzt, wie viele Länder nahmen 1956 an erster Eurovision Song Contest teil? Oh ja, da waren 7 Länder, zum Beispiel Deutschland, England oder Luxemburg. War Spanien dabei? Nein, dieses Jahr noch nicht. Der Italiener Domenico Modugno gewann mit Nel Blu dipinto di blu das Sanremo Festival 1958. Bei Eurovision Song Contest desselben Jahres landete das Lied auf dem 3. Platz. Unter welchem geänderten Titel? Ich glaube, das Lied war Volare. Oh, oder? Während der Übertragung des Wettbewerbs 1964 schaffte es ein Demonstrant auf die Bühne. Wogegen protestierte er? Wissen Sie das? Doch, der Demonstrant stürmte auf der Bühne und protestierte gegen die spanische und portugiesische Diktaturen. Pilar, vielleicht weißt du, mit welchem Titel machte Rafael 1966 in Luxemburg den 6. Platz? Ja, ich glaube schon. Das war Yo soy aquel. Mit welchem griffigen Songtitel gewann die Spanierin Maciel 1968? Ja, das ist einfach ein sehr bekannter Song, das ist La La La. Welche historische Schlacht besang aber in ihrem Siegeltitel von 1944? Das ist auch sehr bekannt für alle. Das ist Waterloo. Genau, richtig. Und welches Land vertrat das Duo Baccara 1978? Dieses Land war Luxemburg. Korrekt. Welche Lebensweisheit schenkt uns Lena Valaitis in ihrem deutschen Beitrag Johnny Blue 1981 in Dublin? Gut, ich glaube, Lena Valaitis hat gesungen, dass sie an die Zukunft glauben muss und die Schmerz vergessen muss. Sehr gut. Auf welcher Sprache trug Nicole 1982 ihren Siegertitel nicht vor? Komisch. Auf Spanisch hat sie den nicht vorgetragen. Ah, das ist richtig. Wie oft hat Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen? Ich glaube, einmal, oder? Ja, richtig. Das war 1982 mit dem Titel Ein bisschen Frieden. Celine Dion gewann den Song Contest 1988 in Dublin. Für welches Land startete sie? Ich denke, sie startete für die Schweiz. Wunderbar, das ist genau. Wissen Sie, welcher bekannte Reporter begleitete Serafin Zubiri in Malmö? Der weltbekannte Reporter Francisco Sanz. Er kommt aus Pamplona und jetzt wohnt er in der bekannten Stadt Peralta. Er vertritt die Beste der Reporters in Spanien und wir sind sehr zufrieden, ihn kennengelernt zu haben. Dankeschön, Dankeschön. Wie viele spanische Teilnehmer haben den 6. Platz belegt? Da bin ich nicht ganz sicher, aber ich meine 4-mal. Richtig, ich kann dir helfen. Sie waren Rafael, Nina, Marco Junas und David Cibera. Wer sind Annabel Conde und Michael Herzog? Sie waren Vertreter von Spanien. Annabel Conde machte 2. Platz, 1955, und Michael Herzog an 6. Platz, 1998. Welches großes Land schickt seit 1998 keinen Kandidaten mehr zum Song Contest? Ich glaube, es ist Italien. Einfach perfekt. Mit Horrorkostümen schockierte Lordi 2006 in Athen und gewann. Für welches Land? für Finnland. Welches Land holte sich am häufigsten den Sieg beim Eurovision Song Contest? Diese Frage kann ich. Irland? Ja, richtig. Irland hat 7-mal gewonnen, gefolgt von Frankreich, Großbritannien und Luxemburg mit 5-mal. Wie heißt der Sänger, der dieses Jahr für Spanien singt? Ich denke Daniel Díez. Er singt Algo Pequeñito und wir wünschen ihm viel Glück. Ich habe ihn nicht gehört. Und zum Schließen, hast du vielleicht noch eine lustige Frage zum Thema? Ja, wisst ihr, wie viele Mal Sag Maciel das Wort La in ihrem bekannten Lied? Ich habe das nicht gezählt, aber es kann sein, mehr als 600 Mal. Falsch. Maciel hat nur 138 La La La gesungen. Ich glaube, ich hatte mehrmals gehört. Liebes Publikum, die Sendung ist schon zu Ende. Wir hoffen, dass ihr beim Hören viel Spaß hattet. Und dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, bis nächste Mal.